Inzwischen bin ich ziemlich sicher, dass es mit uns funktionieren wird. Ich will, dass du dich mir innerhalb meines Spielzimmers unterordnest, und ich werde dich bestrafen, wenn du gegen die Regeln verstößt. Abgesehen davon kann man über alles reden. Das sind meine Voraussetzungen, Miss Steele. Was sagst du dazu? Also werde ich auch weiterhin mit dir schlafen? In deinem Bett? Willst du das? Ja. Einverstanden. Außerdem schlafe ich sehr gut, wenn du neben mir liegst. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du verlässt mich, wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was du dir vorstellst. Sie wird ein bisschen blass. Ich werde dich nicht verlassen, Anastasia. Außerdem, wie kann sie das nur glauben? Sie braucht mehr Bestätigung. Wir halten uns an deinen Vorschlag, den Kompromiss, so wie es in deiner Mail an mich stand. Und bisher komme ich gut damit klar. Ich freue mich sehr darüber, dass du auch mehr willst. Ich weiß, erwidere ich sanft. Woher? Ich weiß es einfach. Du hast es mir im Schlaf verraten. Die Kellnerin kommt mit unserem Frühstück, und ich sehe zu, wie Anna es sich schmecken lässt. Mehr scheint ihr gut zu tun. Das ist köstlich, schwärmt sie. Ich freue mich, dass du Appetit hast. Das liegt vielleicht an der körperlichen Betätigung gestern Abend und an dem aufregenden Erlebnis heute Morgen. Es hat dir also gefallen? Es war ganz prima, Mr. Gray. Sie schiebt sich das letzte Stück Pfannkuchen in den Mund. Darf ich mich revanchieren? Wie denn? Indem ich fürs Frühstück bezahle. Ich schnaube verächtlich. Ganz bestimmt nicht. Bitte, ich möchte es aber gern. Versuchst du mich zu kastrieren? Das ist wahrscheinlich das einzige Restaurant, in dem ich es mir leisten kann, die Rechnung zu übernehmen. Das ist sehr lieb von dir, Anastasia, wirklich, aber nein. Sie schürzt verärgert die Lippen, als ich den Rotschopf um die Rechnung bitte. Tu das nicht, warne ich sie und werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. 8:30 Uhr. Um 11:15 Uhr treffe ich mich mit den Leuten von der Savannah Brownfield Redevelopment Authority. Also müssen wir leider in die Stadt zurückfahren. Ich überlege, ob ich das Meeting absagen soll, weil ich den Tag gern mit Anna verbringen würde, aber nein, das wäre nicht gut. Ich laufe diesem Mädchen hinterher, während ich mich um meine Geschäfte kümmern sollte. Prioritäten, Gray. Hand in Hand gehen wir zum Wagen zurück wie ein ganz normales Paar. Sie sieht umwerfend aus in meinem viel zu großen Sweatshirt, sorglos und entspannt. Und ja, sie gehört zu mir. Drei junge Männer auf dem Weg zum Eingang des IHOP mustern sie interessiert. Sie nimmt es gar nicht wahr, selbst als ich besitzergreifend den Arm um sie lege. Es ist ihr gar nicht bewusst, wie toll sie aussieht. Als ich ihr die Beifahrertür aufhalte, lächelt sie mich strahlend an. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich gebe die Adresse ihrer Mutter ins GPS ein, und wir fahren auf der Interstate 95 Richtung Norden. Anna klopft mit dem Fuß den Takt eines Songs der Foo Fighters mit. Das ist die Musikrichtung, die ihr gefällt. Typisch amerikanische Rockmusik. Der Verkehr ist jetzt dichter, weil die Pendler auf dem Weg in die Stadt sind. Mich stört das nicht. Ich genieße es, mit Anna zusammen zu sein, Zeit mit ihr zu verbringen. Ich halte ihre Hand, berühre ihre Knie und freue mich über ihr Lächeln. Sie erzählt mir von ihren vorherigen Besuchen in Savannah. Die Hitze macht auch ihr zu schaffen, aber ihre Augen leuchten auf, wenn sie von ihrer Mutter spricht. Ich bin schon gespannt darauf, wie sie, ihre Mutter und ihr Stiefvater heute Abend miteinander umgehen werden. Mit leichtem Bedauern halte ich vor dem Haus ihrer Mutter an. Ich wünschte, wir könnten einfach den Rest des Tages blau machen. Die letzten 12 Stunden waren wirklich nett. Mehr als nett, Gray. Unvergleichlich schön. »Willst du mit reinkommen?«, fragt sie. »Ich muss arbeiten, Anastasia, aber wir sehen uns heute Abend. Um wie viel Uhr?« Sie schlägt 7 vor und hebt dann den Blick von ihren Händen. Ihre Augen strahlen. »Danke für das Meer.« »Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Anastasia. Ich küsse sie und sauge ihren süßen, süßen Duft in meine Lungen.« »Wir sehen uns später. Darauf kannst du wetten.« Sie klettert aus dem Wagen, immer noch in meinem Sweatshirt, und winkt mir zum Abschied. Auf meiner Rückfahrt ins Hotel fühle ich mich ein wenig leer ohne sie. Sobald ich in meinem Zimmer bin, rufe ich Taylor an. »Mr. Gray?« »Ja. Danke für das Organisieren dieses Morgens. Gern geschehen, Sir. Er klingt überrascht. Ich möchte 11:15 zu dem Meeting aufbrechen. Deshalb Urban wird vor der Tür bereitstehen. Danke. Ich schlüpfe aus meiner Jeans, ziehe einen Anzug an und lege meine Lieblingskrawatte neben meinen Laptop, bevor ich beim Zimmerservice Kaffee bestelle. Ich gehe meine Mails durch, trinke dabei Kaffee und überlege kurz, ob ich Ross anrufen soll. Nein, dafür ist es noch zu früh, also nehme ich mir die Unterlagen vor, die Bill mir geschickt hat. Savannah scheint ein guter Standort für eine Niederlassung zu sein. Rasch überprüfe ich meinen Posteingang und entdecke eine neue Mail von Anna. Von Anastasia Steele, Betreff durch die Lüfte, Datum 2. Juni 2011, 10.20 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Manchmal verstehst du es wirklich, einem Mädchen zu zeigen, wie man sich anständig amüsiert. Danke, Anna X. Die Betreffzeile bringt mich zum Lachen, und der Kuss am Ende freut mich ungemein. Ich tippe schnell eine Antwort. Von Christian Grey, Betreff durch die Lüfte, Datum 2. Juni 2011, 10.24 Uhr Eastern Standard Time, an Anastasia Steele. Und definitiv ist es besser, als dir beim Schnarchen zuzuhören. Ich habe mich auch gut amüsiert, aber das tue ich ja immer, wenn du bei mir bist. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Sofort erhalte ich eine Antwort. Von Anastasia Steele, Betreff Schnarchen in Großbuchstaben. Datum 2. Juni 2011, 10.26 Uhr Eastern Standard Time an Christian Grey. Ich schnarche nicht in Großbuchstaben. Und falls doch, ist es höchst ungalant, es mir aufs Brot zu schmieren. Sie sind kein Gentleman, Mr. Grey, und das, obwohl Sie mitten im guten alten Süden zu Gast sind, Anna. Ich lache leise in mich hinein. Von Christian Grey, Betreff Somniloquie, Datum 2. Juni 2011, 10.28 Uhr Eastern Standard Time, an Anastasia Steele. Ich habe nie behauptet, ein Gentleman zu sein, Anastasia, was ich, wenn ich mich recht entsinne, im Rahmen zahlloser Gelegenheiten auch bewiesen habe. Von deinen marktschreierischen Großbuchstaben lasse ich mich jedenfalls nicht einschüchtern. Allerdings bin ich bereit, eine kleine Lüge einzugestehen. Nein, du schnarchst nicht, aber dafür sprichst du im Schlaf. Und es ist höchst faszinierend. Was ist aus meinem Kuss geworden? Christian Grey, CEO und Flegel, Grey Enterprises Holdings Incorporated. Das wird sie auf die Palme bringen. Von Anastasia Steele, Betreff Raus mit der Sprache, Datum 2. Juni 2011, 10.32 Uhr Eastern Standard Time an Christian Grey. Du bist tatsächlich ein Flegel und ein übler Schurke, definitiv kein Gentleman. Also, was habe ich gesagt? Los, raus damit, sonst ist Schluss mit Küssen. Ach, das könnte ewig so weitergehen. Von Christian Grey, Betreff Schlafende Schönheit mit Kommunikationsbedürfnis, Datum 2. Juni 2011, 10.35 Uhr Eastern Standard Time, an Anastasia Steele. Es wäre höchst ungalant, es zu verraten, außerdem wurde ich dafür ja bereits gemaßregelt, aber wenn du brav bist, erzähle ich es dir vielleicht heute Abend. Jetzt habe ich einen Termin. Ciao, ciao, Baby. Christian Grey, CEO und Flegel und übler Schurke, Grey Enterprises Holdings Incorporated. Mit einem breiten Grinsen binde ich mir die Krawatte um, nehme mein Jackett in die Hand und gehe nach unten zu Taylor. Etwas über eine Stunde später sitze ich immer noch in dem Meeting mit der Savannah Brownfield Redevelopment Authority. Es spricht einiges für Georgia und das Team hat GEH, nicht zu unterschätzende Steuervorteile zu bieten. Es klopft an der Tür und Taylor betritt den kleinen Konferenzraum. Seine Miene ist düster, aber noch mehr beunruhigt mich, dass er bisher noch nie, wirklich noch nie in ein Meeting geplatzt ist. Meine Kopfhaut kribbelt. Anna, geht es ihr gut? Verzeihen Sie bitte, meine Damen und Herren, sagt er. Ja, Taylor? Er tritt ganz nah an mich heran und flüstert mir diskret ins Ohr. Wir haben ein Problem zu Hause. Es betrifft Miss Layla Williams. Layla? Was zum Teufel meint er damit? Ein Teil von mir ist erleichtert, dass es sich nicht um Anna handelt. Würden Sie mich bitte entschuldigen? Ich lasse die zwei Männer und die zwei Frauen von SBRA allein. Im Flur entschuldigt sich Taylor in ernstem Ton noch einmal für die Unterbrechung. Kein Problem, sagen Sie mir, was los ist. Miss Williams befindet sich in einem Rettungswagen auf dem Weg zur Notfallaufnahme des Seattle Free Hope Hospitals. Rettungswagen? Ja, Sir, sie ist in ihre Wohnung eingedrungen und hat versucht, sich vor Mrs. Jones' Augen umzubringen. Scheiße. Selbstmord? Layla? In meinem Apartment? Sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Gail ist bei ihrem Krankenwagen. Sie hat mich wissen lassen, dass die Rettungssanitäter rechtzeitig eingetroffen sind und dass Miss Williams sich nicht in Lebensgefahr befindet. Aber warum im Escala und vor Gail? Ich bin schockiert. Taylor schüttelt den Kopf. Ich weiß es nicht, Sir. Gail hat auch keine Ahnung. Sie bekommt aus Miss Williams kein vernünftiges Wort heraus. Anscheinend will sie nur mit Ihnen reden. Fuck. Ganz recht, Sir, erwidert Taylor tonlos. Ich fahre mir mit den Fingern durchs Haar und versuche, das Ausmaß dessen zu begreifen, was Layla getan hat. Was zum Teufel soll ich jetzt tun? Warum ist sie zu mir gekommen? Hat sie erwartet, mich zu treffen? Wo ist ihr Mann? Was ist aus ihm geworden? Wie geht es Gail? Sie ist ziemlich aufgewühlt. Das überrascht mich nicht. Ich dachte, Sie sollten es erfahren, Sir. Ja, natürlich, danke, murmle ich zerstreut. Ich kann es einfach nicht glauben. Als ich vor 6 oder 7 Monaten die letzte Mail von Layla bekommen habe, schien sie glücklich zu sein. Aber hier in Georgia werde ich keine Antwort darauf finden. Ich muss nach Hause und mit ihr reden und herausfinden, warum sie das getan hat. Stefan soll den Jetstart klar machen. Ich muss zurück nach Seattle. Wird erledigt. Wir fliegen so schnell wie möglich. Ich warte im Wagen auf Sie. Danke. Taylor geht zum Ausgang und drückt dabei sein Telefon ans Ohr. Mir ist schwindelig. Layla, was zur Hölle ist passiert? Sie ist schon vor ein paar Jahren aus meinem Leben verschwunden. Hin und wieder schreiben wir uns eine Mail. Sie hat geheiratet und schien glücklich zu sein. Was ist nur geschehen? Ich gehe rasch zurück in den Konferenzraum und entschuldige mich bei meinen Gesprächspartnern, bevor ich in die drückende Hitze hinaustrete. Taylor wartet bereits im Suburban auf mich. Das Flugzeug wird in 45 Minuten startklar sein. Wir können zurück ins Hotel fahren, packen und sofort aufbrechen, informiert er mich. Gut, ich bin froh, dass der Wagen eine Klimaanlage hat. Ich sollte Gail anrufen. Das habe ich schon versucht, aber da meldet sich nur die Mailbox. Wahrscheinlich ist sie noch im Krankenhaus. Okay, ich werde es dann später versuchen. So etwas hat Gail an einem Donnerstagmorgen gerade noch gefehlt. Wie ist Layla in das Apartment gekommen? Das weiß ich nicht, Sir. Taylor wirft mir im Rückspiegel einen Blick zu. Seine ernste Miene drückt Bedauern aus. Aber ich werde mich sofort darum kümmern. Unsere Koffer sind gepackt und wir befinden uns auf dem Weg zum Savannah Hilton Head International. Ich rufe Anna an, kann sie aber leider nicht erreichen. Grübelnd starre ich während der Fahrt zum Flughafen aus dem Fenster. Es dauert nicht lange, bis sich Anna meldet. Anastasia? Hi, haucht sie und ich erfreue mich am Klang ihrer Stimme. Ich muss nach Seattle zurück. Ein Problem ist aufgetaucht. Ich bin schon auf dem Weg zum Flughafen. Bitte sag deiner Mutter, dass es mir äußerst leid tut, aber ich kann nicht zum Abendessen kommen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Es gibt da eine Situation, um die ich mich kümmern muss. Ich sehe dich morgen. Ich schicke Taylor, damit er dich vom Flughafen abholt, falls ich es selbst nicht schaffen sollte. Okay. Sie seufzt. Ich hoffe, du bekommst die Situation in den Griff. Guten Flug. Ich wünschte, ich könnte hier bleiben. Dir auch, Baby, sage ich leise und lege rasch auf, bevor ich es mir anders überlege. Während wir über die Startbahn rollen, rufe ich Ross an. Christian, wie läuft's in Savannah? Ich sitze bereits im Flugzeug und bin auf dem Heimweg. Es gibt ein Problem, dessen ich mich annehmen muss. Betrifft es GEH? Fragt Ross beunruhigt. Nein, es geht um eine persönliche Angelegenheit. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, wir sehen uns dann morgen. Wie ist das Meeting gelaufen? Sehr gut, aber ich musste es leider vorzeitig abbrechen. Warten wir das schriftliche Protokoll ab. Möglicherweise gebe ich Detroit doch den Vorzug. Dort ist es kühler. Ist die Hitze tatsächlich so schlimm? Unglaublich drückend. Ich muss jetzt aufhören. Wir hören uns später nochmal zum Austausch der Neuigkeiten. Gute Reise, Christian. Während des Flugs stürze ich mich in meine Arbeit, um mich von dem zu Hause wartenden Problem abzulenken. Als wir landen, habe ich 3 Berichte gelesen und 15 Mails geschrieben. Unser Wagen steht schon bereit und Taylor fährt im strömenden Regen auf direktem Weg zum Seattle Free Hope. Ich muss Layla sehen und herausfinden, was passiert ist. Als wir uns dem Krankenhaus nähern, steigt Wut in mir auf. Warum hat sie mir das angetan? Als ich aus dem Auto steige, prasselt der Regen auf mich nieder. Das düstere Licht passt genau zu meiner Stimmung. Ich atme tief durch, um meinen Zorn zu kontrollieren, und haste zur Eingangstür. An der Rezeption frage ich nach Layla Reed. »Sind Sie ein Familienangehöriger?« Die diensthabende Schwester sieht mich mit verkniffenem Mund an. »Nein«, ich seufze, »das wird schwierig werden.« »Nun, dann kann ich Ihnen leider nicht helfen.« Sie hat versucht, sich in meiner Wohnung die Pulsadern aufzuschneiden, also habe ich meiner Meinung nach das verdammte Recht zu wissen, wo sie sich jetzt befindet, stoße ich zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. »Nicht in diesem Ton«, faucht sie mich an. Ich werfe ihr einen zornigen Blick zu. Hier komme ich nicht weiter. »Wo ist die Notaufnahme?« »Sir, wenn Sie kein Angehöriger sind, können wir nichts für Sie tun.« »Kein Problem, ich finde Sie schon«, knurre ich und stürme zu den Flügeltüren hinüber. Natürlich könnte ich jetzt meine Mutter anrufen. Sie könnte die Sache beschleunigen. Allerdings müsste ich ihr dann erklären, was passiert ist. In der Notaufnahme laufen Ärzte und Schwestern geschäftig hin und her und etliche Patienten warten auf eine Untersuchung. Ich spreche eine junge Krankenschwester an und schenke ihr ein breites Lächeln. »Hallo, ich suche Layla Reed. Sie wurde heute hier eingeliefert. Können Sie mir sagen, wo ich sie finde?« »Und wer sind Sie?« Ihr Gesicht läuft rot an. »Ich bin Ihr Bruder«, lüge ich gekonnt, ohne ihre Reaktion zu beachten. »Hier entlang, Mr. Reed.« Sie hastet zur Schwesternstation und wirft einen Blick auf ihren Computer. »Sie ist im 2. Stock, psychiatrische Abteilung. Nehmen Sie den Aufzug am Ende des Flurs.« »Danke.« Ich zwinkere ihr zu und sie streicht sich eine Haarsträhne in das Ohr und schenkt mir ein kokettes Lächeln, das mich an ein bestimmtes Mädchen erinnert, das ich in Georgia zurückgelassen habe. Als ich im 2. Stock aus dem Fahrstuhl steige, sehe ich sofort, dass etwas nicht stimmt. 2 Sicherheitskräfte und eine Schwester durchsuchen den Flur und jedes Zimmer. Ich gehe zum Empfangsbereich und tue so, als würde ich den Aufruhr nicht bemerken. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragt mich ein junger Mann mit einem Ring im Nasenflügel. »Ich suche Layla Reed, ich bin Ihr Bruder.« Er wird blass. »Oh, Mr. Reed, kommen Sie bitte mit.« Ich folge ihm in ein Wartezimmer und setze mich auf den Plastikstuhl, den er mir anbietet. Er ist am Boden festgeschraubt. »Der Doktor kommt gleich.« »Warum kann ich nicht zu ihr?«, will ich wissen. »Das wird Ihnen der Arzt gleich erklären«, erwidert er zurückhaltend und ist verschwunden, bevor ich weitere Fragen stellen kann. Scheiße. Vielleicht komme ich zu spät. Bei dem Gedanken wird mir übel. Ich stehe auf, gehe in dem kleinen Raum auf und ab und überlege, ob ich Gail anrufen soll. Aber ich muss nicht lange warten, dann kommt ein junger Mann mit kurzen Rasterlocken und dunklen, klugen Augen herein. Ist er der behandelnde Arzt? »Mr. Reed?« »Wo ist Layla?« Er mustert mich kurz, seufzt dann und wappnet sich für das Gespräch. »Leider kann ich Ihnen das nicht sagen. Sie ist uns entwischt.« »Was?« »Sie ist weg. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das gelungen ist.« »Weg?« rufe ich ungläubig und lasse mich auf einen der Stühle sinken. Er nimmt mir gegenüber Platz. »Ja, einfach verschwunden. Wir suchen sie gerade.« »Sie ist noch in der Klinik?« »Das wissen wir nicht.« »Und wer sind Sie?« frage ich. »Ich bin Dr. Azikiwe, der diensthabende Psychiater.« »Er sieht viel zu jung aus, um Psychiater zu sein. Was können Sie mir über Layla sagen?« »Nun, sie wurde nach einem gescheiterten Selbstmordversuch eingeliefert. Sie hat im Haus eines Ex-Freundes versucht, sich an einem Handgelenk die Pulsadern aufzuschneiden. Die Haushälterin hat sie hierher gebracht.« Ich spüre, wie mir das Blut aus dem Gesicht weicht. »Und?« »Ich brauche mehr Informationen.« »Das ist schon fast alles, was wir wissen. Sie sagte, sie habe einen Fehler gemacht und fühle sich jetzt wieder gut, aber wir wollten sie zur Beobachtung hier behalten und ihr noch weitere Fragen stellen.« »Haben Sie sich mit ihr unterhalten?« »Ja.« »Warum hat sie das getan?« »Sie sagte, es sei ein Hilfeschrei gewesen, nicht mehr. Die Aufregung, die sie damit verursacht hat, war ihr peinlich und sie wollte nach Hause. Sie sagte, sie habe sich nicht wirklich umbringen wollen. Ich habe ihr geglaubt. Wahrscheinlich handelte es sich um einen vorübergehenden Selbstmordgedanken.« »Wie konnten Sie nur zulassen, dass sie davonläuft?« Ich fahre mir mit den Fingern durchs Haar und versuche, meine Frustration zu unterdrücken. Es ist mir schleierhaft, wie sie entkommen konnte. Es wird diesbezüglich eine interne Untersuchung geben. Sollte sie Kontakt mit Ihnen aufnehmen, würde ich Sie bitten, sie zur Rückkehr zu bewegen. Sie braucht Hilfe. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Klar, stimme ich zerfahren zu. Sind in der Vergangenheit in Ihrer Familie psychische Erkrankungen aufgetreten? Ich runzle die Stirn, bis mir bewusst wird, dass er über Leylas Familie spricht. Das weiß ich nicht. Meine Familie hält sich in solchen Dingen sehr bedeckt. Er wirft mir einen besorgten Blick zu. Wissen Sie etwas über Ihren Ex-Freund? Nein, erwidere ich ein wenig zu hastig. Haben Sie Ihren Mann benachrichtigt? Der Doktor reißt überrascht die Augen auf. Sie ist verheiratet? Ja. Das hat sie uns nicht verraten. Oh, tja, dann werde ich ihn anrufen, und jetzt will ich nicht länger Ihre Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich hätte da noch einige Fragen. Ich würde mich lieber auf die Suche nach ihr machen. Offensichtlich geht es ihr nicht sehr gut. Ich stehe auf. Aber Ihr Mann, ich werde mich mit ihm in Verbindung setzen. Das Gespräch bringt mich nicht weiter. Das wäre eigentlich unsere Aufgabe. Dr. Azikiwe erhebt sich ebenfalls. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich muss Sie finden. Ich gehe zur Tür. Mr. Reed, auf Wiedersehen, murmle ich und laufe aus dem Wartezimmer und am Fahrstuhl vorbei. Auf der Feuertreppe nehme ich bei jedem Schritt 2 Stufen auf einmal. Ich hasse Krankenhäuser. Eine Erinnerung aus meiner Kindheit steigt in mir hoch. Ich bin noch ganz klein, habe Angst und kann nicht sprechen, und der Geruch nach Desinfektionsmitteln und Blut dringt in meine Nase. Bei dem Gedanken daran erschaudere ich. Vor der Klinik bleibe ich einen Moment lang stehen und warte, bis der sintflutartige Regen die Erinnerung weggespült hat. Der Nachmittag war sehr anstrengend, aber zumindest ist der Regen eine erfrischende Abwechslung zu der Hitze in Savannah. Taylor biegt um die Ecke und holt mich mit dem SUV ab. Nach Hause, weise ich Taylor an, als ich in den Wagen gestiegen bin. Ich schnalle mich an und rufe Welch an. »Mr. Gray«, meldet er sich. »Welch, ich habe ein Problem. Sie müssen Layla Reed, geborene Williams, finden.« Gail ist blass und still, als sie mich besorgt mustert. »Essen Sie das nicht mehr auf, Sir?« Ich schüttle den Kopf. »Hat es Ihnen nicht geschmeckt?« »Doch, natürlich.« Ich lächle schwach. »Ich habe nach den heutigen Ereignissen nur einfach keinen Hunger.« »Wie kommen Sie mit der Sache zurecht?« »Mir geht es gut, Mr. Gray. Es war ein großer Schock, aber ich stürze mich jetzt einfach in die Arbeit.« »Das verstehe ich. Danke für das Abendessen. Falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, lassen Sie mich es wissen.« »Natürlich, aber wie ich schon gesagt habe, wollte sie nur Sie sprechen.« »Warum? Was erwartet Sie von mir?« »Danke, dass Sie die Polizei nicht gerufen haben.« »Das Mädchen braucht keine Polizei, sondern Hilfe.« »Stimmt. Ich wünschte, ich wüsste, wo sie jetzt ist. Sie werden sie sicher finden.« Die Zuversicht in ihrer Stimme überrascht mich. »Brauchen Sie noch etwas?«, frage ich sie. »Nein, Mr. Gray, alles in Ordnung.« Sie trägt den Teller mit dem nur zur Hälfte aufgegessenen Gericht zur Spüle. Die Nachrichten von Welch über Layla sind frustrierend. Ihre Spur hat sich verloren. Sie ist nicht mehr im Krankenhaus und alle rätseln immer noch, wie sie dort entkommen konnte. Ein kleiner Teil von mir empfindet Bewunderung für sie. Sie war schon immer sehr einfallsreich. Aber was konnte sie so unglücklich gemacht haben? Ich lege den Kopf in meine Hände. Was für ein Tag. Von etwas Wunderschönem zu etwas total Verrücktem. Erst das Segelfliegen mit Anna und nun dieses Problem. Taylor hat immer noch nicht herausfinden können, wie Layla in das Apartment gekommen ist, und Gail hat auch keine Ahnung. Offenbar ist Layla in die Küche marschiert und wollte wissen, wo ich bin. Als Gail ihr sagte, ich sei nicht zu Hause, rief sie, »Er ist weg«, und dann schlitzte sie sich das Handgelenk mit einem Teppichmesser auf. Glücklicherweise war der Schnitt nicht tief genug. Ich werfe einen Blick zu Gail hinüber. Es läuft mir eiskalt den Rücken hinunter. Layla hätte sie verletzen können. Oder vielleicht war ich ihr Ziel. Aber warum? Ich reibe mir die Augen und versuche, mich daran zu erinnern, ob irgendetwas in unseren letzten Mails darauf hingedeutet hat, warum sie plötzlich ausgerastet ist. Obwohl ich mir den Kopf zermartere, fällt mir nichts ein, und ich gehe seufzend in mein Büro. Als ich mich an meinen Schreibtisch setze, summt mein Telefon und zeigt mir eine SMS an. Anna? Die Nachricht ist von Elliot. Hey, Superman, Lust auf eine Partie Billard? Eine Partie Billard bedeutet, dass Elliot zu mir kommt und mir meinen gesamten Biervorrat wegtrinkt. Dafür bin ich im Augenblick nicht in der Stimmung. Arbeit. Nächste Woche? Klar, bevor ich mich an den Strand lege, mach dich auf was gefasst. Bis dann. Ich werfe mein Telefon auf den Tisch, vertiefe mich in Laylas Akte und suche nach irgendeinem Anhaltspunkt, wo sie jetzt sein könnte. Ich finde die Adresse ihrer Eltern und deren Telefonnummer, aber nichts über ihren Mann. Wo ist er? Warum ist sie nicht bei ihm? Ich will ihre Eltern nicht mit meinem Anruf beunruhigen, also rufe ich Welch an und gebe ihm deren Nummer. Er soll für mich herausfinden, ob Layla sich mit ihnen in Verbindung gesetzt hat. Als ich meinen iMac einschalte, sehe ich eine Mail von Anna. Von Anastasia Steele, betreff, gut angekommen, Datum 2. Juni 2011, 22.32 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie sicher gelandet sind. Ich mache mir allmählich Sorgen und denke ständig an Sie. Anna X. Und ehe ich darüber nachdenken kann, presse ich einen Finger auf den Kuss, den sie mir geschickt hat. Anna. Wie blöd und rührselig, Grey. Reiß dich am Riemen. Von Christian Grey betrifft, tut mir leid, Datum 2. Juni 2011, 19.36 Uhr, an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, ich bin gut angekommen. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich nicht schon früher gemeldet habe. Es war nicht meine Absicht, dass Sie sich Sorgen um mich machen. Aber es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass Ihnen mein Wohlergehen am Herzen liegt. Ich denke auch ständig an Sie und freue mich schon, Sie morgen wiederzusehen. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich drücke auf Senden und wünschte, sie wäre jetzt bei mir. In ihrer Gegenwart ist alles viel heller. Meine Wohnung, mein Leben, meine Stimmung. Ich schüttle den Kopf über meine merkwürdigen Gedanken und wende mich wieder meinen Mails zu. Ein Ping verriet mir, dass Anna mir eine weitere Nachricht geschickt hat. Von Anastasia Steele, betreff die Situation. Datum 2. Juni 2011, 22.40 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, ich denke, es liegt auf der Hand, dass Sie mir sehr viel bedeuten. Wie könnten Sie Zweifel daran haben? Ich hoffe, Ihre Situation ist mittlerweile unter Kontrolle. Anna. PS, wollen Sie mir vielleicht jetzt verraten, was ich im Schlaf gesagt habe? Ich bedeute ihr sehr viel. Das ist schön. Plötzlich regt sich dieses fremde Gefühl, das ich den ganzen Tag über nicht gespürt habe, wieder in mir und breitet sich in meinem Brustkorb aus. Darunter liegt eine Schmerzquelle, von der ich nichts wissen will. In ihr verborgen lauert eine Erinnerung an eine junge Frau, die ihr langes, dunkles Haar bürstet. Verdammt. Lass dich nicht darauf ein, Grey. Ich schreibe Anna eine Antwort und beschließe, sie ein wenig zu ärgern. Von Christian Grey, betreff verfassungsmäßiges Recht auf Aussageverweigerung. Datum 2. Juni 2011, 19.45 Uhr. An Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, es ist ein schöner Gedanke, dass ich Ihnen etwas bedeute. Leider ist die Situation hier nach wie vor nicht bereinigt. Was Ihr PS angeht, die Antwort lautet nein. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Anastasia Steele, betreff plädiere auf Unzurechnungsfähigkeit, Datum 2. Juni 2011, 22.48 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Ich hoffe nur, es war etwas Lustiges, aber Sie sollten wissen, dass ich für das, was im Schlaf über meine Lippen kommt, nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Höchstwahrscheinlich haben Sie mich nicht richtig verstanden. Männer in den reiferen Jahren neigen ja bekanntermaßen zu Schwerhörigkeit. Zum ersten Mal, seit ich wieder in Seattle bin, muss ich lachen. Was für eine willkommene Ablenkung. Von Christian Grey, betreff schuldig im Sinne der Anklage. Datum 2. Juni 2011, 19.52 Uhr an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, könnten Sie bitte etwas lauter sprechen? Ich kann Sie so schlecht hören. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ihre Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Von Anastasia Steele betreff plädiere erneut auf Unzurechnungsfähigkeit. Datum 2. Juni 2011, 22.54 Uhr Eastern Standard Time an Christian Grey. Sie treiben mich in den Wahnsinn. Von Christian Grey betreff, das hoffe ich. Datum 2. Juni 2011, 19.59 Uhr an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, genau das hatte ich mir für Freitagabend vorgenommen. Ich freue mich schon darauf. Zwinker-Smiley. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich muss mir noch etwas ganz Besonderes für mein kleines verrücktes Mädchen ausdenken. Von Anastasia Steele betreff Datum 2. Juni 2011, 23.02 Uhr Eastern Standard Time an Christian Grey. Hiermit erkläre ich offiziell, dass ich sauer auf Sie bin. Gute Nacht, Miss A.R. Steele. Hoppla, würde ich mir das von jemand anderem gefallen lassen? Von Christian Grey betreff Wildkatze, Datum 2. Juni 2011, 20.05 Uhr an Anastasia Steele. Fauchen Sie mich etwa an, Miss Steele? Ich habe bereits eine Katze, die das erledigt. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Sie antwortet nicht. 5 Minuten verstreichen. Nichts. 6. 7. Verdammt, sie meint es ernst. Aber wenn ich ihr nun sage, dass sie im Schlaf versprochen hat, mich niemals zu verlassen, sie würde mich für verrückt erklären. Von Christian Grey, betreff deine Worte im Schlaf, Datum 2. Juni 2011, 20.20 Uhr. An Anastasia Steele. Anastasia, was du im Schlaf gesagt hast, würde ich lieber im Wachzustand aus deinem Mund hören. Deshalb will ich es dir nicht verraten. Und jetzt schlaf. Für das, was ich morgen mit dir vorhabe, musst du ausgeruht sein. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Sie antwortet wieder nicht. Ich hoffe, dass sie endlich einmal auf mich gehört hat und jetzt schon schläft. Einen Moment lang denke ich darüber nach, was wir morgen alles tun könnten, aber das erregt mich zu sehr. Also schiebe ich diese Gedanken lieber beiseite und konzentriere mich wieder auf meine E-Mails. Aber ich muss zugeben, dass mir nach dem kleinen Schlagabtausch mit Miss Steele ein wenig leichter zumute ist. Sie tut meiner tiefdunklen Seele gut. Freitag, 3. Juni 2011. Ich kann nicht schlafen. Es ist nach 2 und ich starre seit einer Stunde an die Decke. Heute sind es nicht meine nächtlichen Albträume, die mich wach halten. Es ist ein wahrer Albtraum. Layla Williams. Der Rauchmelder an der Decke zwinkert mir zu. Sein grünes Blinklicht verhöhnt mich. Verdammt. Ich schließe meine Augen und lasse meinen Gedanken freien Lauf. Warum hat Layla selbstmörderisch gehandelt? Was ist in sie gefahren? Ihr verzweifeltes Unglück erinnert mich an mein jüngeres, elendes Ich. Ich versuche, meine Empfindungen zu unterdrücken, aber die Wut und Trostlosigkeit meiner einsamen Teenagerjahre kommen wieder hoch und verschwinden nicht. Ich muss an meinen Schmerz denken und wie ich während meiner Jugend wild um mich geschlagen habe. Selbstmord kam mir oft in den Sinn, aber ich habe mich immer beherrscht. Ich habe für Grace durchgehalten. Ich wusste, sie wäre am Boden zerstört gewesen. Ich wusste, sie hätte sich selbst die Schuld gegeben, hätte ich mir das Leben genommen. Und sie hat so viel für mich getan. Wie hätte ich sie da so sehr verletzen können? Und nachdem ich Elena getroffen hatte, veränderte sich alles. Ich stehe auf, verdränge die beunruhigenden Gedanken. Ich brauche das Klavier. Ich brauche Anna. Hätte sie den Vertrag unterzeichnet und wäre alles nach Plan gelaufen, wäre sie jetzt bei mir und schliefe oben. Ich könnte sie aufwecken und mich in ihr verlieren. Oder sie läge gemäß unserer neuen Abmachung bereits neben mir, und ich könnte sie vögeln und ihr dann beim Schlafen zusehen. Was würde sie von Layla halten? Als ich mich auf die Klavierbank setze, weiß ich, dass Anna Layla niemals treffen wird, was gut ist. Ich weiß, wie sie über Elena denkt. Herrgott, was würde sie über eine Ex denken? Eine unberechenbare Ex. Ich bringe das einfach nicht zusammen. Layla war glücklich, neckisch und strahlend, als ich sie kennenlernte. Sie war eine hervorragende Sub, und ich hatte angenommen, sie hätte irgendwo ein Zuhause gefunden und wäre glücklich verheiratet. Ihre E-Mails deuteten nie darauf hin, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Was ist schiefgelaufen? Ich fange an, Klavier zu spielen. Und meine aufgewühlten Gedanken werden verdrängt, bis nur noch die Musik und ich da sind. Layla bedient meinen Schwanz mit ihrem Mund, ihrem talentierten Mund. Ihre Hände sind hinter ihrem Rücken gefesselt, ihre Haare geflochten. Sie kniet, den Blick gesenkt, demütig, verlockend. Und plötzlich ist sie Anna. Anna auf ihren Knien vor mir, nackt, wunderschön. Mein Schwanz in ihrem Mund. Aber Annas Blick trifft meinen. Ihre strahlend blauen Augen sehen alles. Sehen mich, meine Seele. Sie sieht die Dunkelheit und das Monster dahinter. Sie reißt ihre Augen vor Schreck auf und plötzlich ist sie weg. Verflucht! Ich wache erschrocken auf und meine schmerzhafte Erektion verschwindet, sobald ich mich an Annas verletzten Ausdruck in meinem Traum erinnere. Was zum Teufel soll das? Ich habe selten erotische Träume. Warum jetzt? Ich schaue auf meinen Wecker, ich bin ihm um ein paar Minuten zuvor gekommen. Das Morgenlicht kriecht zwischen die Gebäude, während ich aufstehe. Ich bin unruhig, zweifellos das Ergebnis meines verstörenden Traums, daher beschließe ich, laufen zu gehen, um ein bisschen Energie zu verbrennen. Es gibt keine neuen E-Mails, keine SMS, keine Neuigkeiten von Layla. Die Wohnung ist ruhig, als ich sie verlasse. Noch nichts von Gail zu sehen. Ich hoffe, dass sie sich von der Tortur gestern erholt hat. Ich öffne die Glastüren der Lobby, trete in einen milden, sonnigen Morgen und betrachte genau die Straße. Als ich loslaufe, schaue ich in die Seitenstraßen und Türeingänge, an denen ich vorbeikomme, und hinter geparkte Autos, ob Layla dort ist. Wo bist du, Layla Williams? Ich stelle die Foo Fighters lauter und meine Füße hämmern auf den Bürgersteig. Olivia ist heute ganz besonders nervig. Sie hat meinen Kaffee verschüttet, einen wichtigen Anruf verpasst und himmelt mich mit ihren großen, braunen Augen an. »Holen Sie Ross wieder an die Strippe«, belle ich sie an. »Noch besser, bringen Sie sie hier hoch.« Ich schließe meine Bürotür und gehe zurück an den Schreibtisch. Ich muss mich mehr bemühen, meine Launen nicht an den Angestellten auszulassen. Welch hat keine Neuigkeiten, außer, dass Laylas Eltern glauben, ihre Tochter sei noch immer bei ihrem Ehemann in Portland. Es klopft an der Tür. »Herein!« Ich hoffe inständig, dass es nicht Olivia ist. Ross streckt ihren Kopf herein. »Sie wollten mich sehen?« »Ja, kommen Sie herein. Wie sieht's mit Woods aus?« Ross verlässt mich um 9:45. Alles ist geregelt. Woods hat sich entschlossen, die Vereinbarung anzunehmen, und die Helfer für Darfur werden sich bald auf den Weg nach München machen, um von dort aus die Luftbrücke vorzubereiten. Aus Savannah gibt's noch keine Neuigkeiten hinsichtlich des Angebots. Ich schaue in mein Postfach und finde eine